Sonne leuchten. Aus Erden klüften viel dunkler als die Nacht ist Gold gewachsen. Schmilzt hin in Feuer, nun rinnst du, nun schwimm ich selig mit dir, eindrückend Finger in die goldene Welle, so sie gewaltsam teilend. Nun fügst du dich, gehorchst mir, entfinde dich noch nicht. Mein Genosse, hier ist noch Mischung mit niedrigem Metall. Unter allen seid ihr der strengste Meister. Kommt, ich zeige meinen Vorrat, aus dem ihr wählen könnt. Warum habt ihr an der Tür euch bekreuzigt? Aus Ehrfurcht, hochragt eure Kunst über der aller anderen Meister. Kriegst, deine Hände zitterten, weil hier ein Haus des Unglücks ist. Wisst ihr, wie der letzte Nacht wurde ein Käufer eures Schmucks ermordet, ermordet. Ich aber weiß, warum wie von einer Pest alle unglückseligen Käufer hinweggerafft werden. Meine Hände ruhen, ich horche auf. Euer Schaffen ist kein menschliches, so schön für Menschenaugen. Sie schließen sich, wenn sie die Werke sehen, und Menschenhände fangen an zu brennen, wenn sie zu halten sie versuchen. Sicher steht ihr im Bunde mit der Hölle. Was ich erschuf, ist mein. In Stunden der Nacht, wenn ihr die bösen Geister heraufbeschwört. Tochter, hüte meine Schätze. Thank you. Nicht Vater noch Mutter, hör ich die Stimme der Liebe, lief ich entgegen, stürz ihnen zugelöst, erlöst von allem, was mich hielt. Tiefen und dies ist das Rechte. Warum streichelt ihr Gold, nicht mich? Verlassen bin ich ein hilfloser Greis, mit neuem Werke werde ich wieder jung, verwelke mit jedem, oh, verstehend mit einem anderen. Thank you. Fest würdig eines Königs, Becher aus Tiefen aufgespült, ringbegierend nach einem Tropfen Rubin, schale sich wölben für die Wollust des Empfangs von Traube. Führen, gehört euch nicht das ganze Land mit Wäldern, Flüssen, Städten und allem Schmuck, den ich hier aufgeheift. Diese Kette errungen schwer, warum wählt ihr das eine aus? Verein bleibe mir alles, wie eine Garbe, die in meiner Seele ruht. Zurückgebt, ich befehle! Ihr wisst, in eurer Größe wisst ihr alles. Misslungenes Werk, tausendfach schönres schaff ich, löse es von mir und lege es als ein Geschenk vor euren Thron. Ich hätte ihn ermordet, er hätte sterben. Frieden ein, im Dunkel Seligkeit für mich lässt. lässt sich kein Schmuck mehr wehren. Und was in Amelius? Ich sah am Tag das wunderbare Werk, es leuchtete mir zu. Ich brach es an, zwischen und Feuer fließend. Spannt sich Band der Liebe. Wir traten ein Dieb, höhlen, holen. Und es war schon, gehört mir, was ich liebe. Jedoch ihr seid Stüre noch. Gebt mir, was mir gehört. Niemals eure Tochter. Tochter, das Kind, das Nichtwissende, im Wind spielende, lächelnd liebesingeneigt. Meine Tochter geb ich euch gern. Hier gebt sie mir, hier nur zum Schein. Aber an unsichtbaren Fäden haltet ihr sie fest. Rasch nehmt sie gleich im Augenblick. Ich hol sie euch an der Höhle, teilt mit schwebenden Händen euch einander zu. Seid ihr nicht der Vater? Liebt ihr sie nicht? Könnte ich lieben, was mir nicht ganz gehört? Die Frau entflieht, halt ich auch ihre Hände. Dieses liebt ihr wie Kind und Kindeskind. Aus den Werken saug ich meine Kraft und meine Kraft gib ich den Werken hin. Doch ohne sie, entblößt von ihnen, aus dem Schmuck fließt seine Zauberkraft. Er zittert, dass ich's ihm raube. Ich steig auf, wenn ihr singt. Die Tochter wird mein eigenster Besitz. Ich kaufe ein. Gebt diese Kette. Sohn, lass ab, wenn du mich liebst, entreiß mir nicht die Seele meiner Seele. Ich habe euch das Gewaffen belustigen, will ich meinen Gegner. Dann reich ich euch die Hand, zieh euch lieb. Spendet als Freund zu mir empor. Liegling seltsam jung, leg die Kette rasch hin, die Türe steht offen. Halt die Kette, kauf ich mir. Wir haben dich geflüchtet, daher weg, schmeid aus und sieh nicht. Wenn die Welt sich einträgt zwischen mein Höhen, nicht nur in der Schlacht. Ihr erschreckt mich nicht. Ich hörte von den Morden ein Gespenst, entzeigt mir auch den Schmuck, den ich hier halte. Naht der Mörder, der Schwarm von Mördern, ich bahn mir den Weg, ihr wieder ziehen. Ihr werdet sehen. Die Nacht ist gut gewachsen. Das mir geraubt.